Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 2. Sie spielen mit einigen deutschen Freunden auf der Wiese vor der Bibliothek Fußball. Frank, ein Mitspieler, fragt sie in der Pause, welche Sportmöglichkeiten es in ihrem Heimatland und speziell an den Hochschulen gibt. Beschreiben Sie zum Beispiel, welche Sportarten in Ihrem Heimatland betrieben werden, wo man normalerweise Sport macht, welche Rolle Sport an den Hochschulen spielt. Sag mal, welche Sportarten gibt es denn bei euch zu Hause?